Ja, hallo und herzlich willkommen zur 6. Ausgabe des blog.über.de Podcast. Ich bin René. Ja, und ich bin Stefan. Hallo, guten Morgen, guten Tag, guten Abend, je nachdem. Wann auch immer ihr diesen... und wann ihr uns hört. Genau. Heute auch wieder Musik aus der Podshow. Den Soundteppich wie immer von Karl Kabetsch und alles andere. Unser Freund aus New Jersey. Ja, von dem wir schon lange nichts gehört haben. Ja, und du hast es gerade gesagt, René. Viele warten zurzeit auf den Sechser, wir haben jetzt die 6. Folge. Richtig, wie passend. Da ja, gibt es bei passend. Uns den Sechser. Genau, also warum so lange warten? Hört doch einfach den Blogcast. Ja, und der Sechser hätte sich ja fast verschoben, weil wir ja aufgrund des Feiertages, der diese Woche anstand, und meines Umzuges... Ja, der wievielte war es denn? Hast du aufgepasst? Der wievielte was? Der wievielte... Tag der Deutschen Einheit. Der 6. Nee, hätte er gepasst. Hätte gepasst, ja. Na, warte mal, lass mich mal rechnen. Es müsste der 8. sein. Ach, der 7. Ich versinke gleich unter meinen Tisch. Wieso? Ah, Entschuldigung, war ein kleiner Rechenfehler. Der 17. natürlich. Oh Gott. René, das war der 16. Tag der Deutschen Einheit. Ach so. Okay. Weil 1989 war natürlich nur die Wende. Gut. 1990 war der 1. Danke, Stefan, für den kleinen geschichtlichen Ausflug. Und ich habe mich vorher gefragt, soll ich die Frage wirklich stellen? Die ist doch viel zu einfach. Ach, hätten wir ja mal als Umfrage mal stellen können und dann so ein paar Audiokommentars einfangen können mit. Ja. Zum Beispiel. So als Tippspiel. Ja. Was schätzt ihr, der wievielte Tag der Deutschen Einheit ist? Ohne Wikipedia zu benutzen. Aber da siehst du mal, wie sehr wir uns damit auseinandersetzen. Ja, eben. Aber lass uns gut, wieder mit unserer Sendung auseinandersetzen. Das ging ja schon mal gut los. Also wirklich. Ja. Wie gesagt, du hattest mich, glaube ich, an der Stelle unterbrochen, wo ich sagte, die Aufzeichnung hätte sich beinahe verschoben. Denn aufgrund meines Umzuges musste ich auch erstmal alles zusammensuchen, was ich zum Produzieren brauche. Und das fehlt auch so ein bisschen die Vorbereitungszeit. Und ja, deswegen war ich jetzt auch gar nicht vorbereitet auf deine Frage, der wievielte Tag der Deutschen Einheit dieses Gut, Mal dann, ist. Dann ist es entschuldigt, René. Ja, frag mich nächstes Jahr nochmal, dann bin ich auch besser vorbereitet. Ja, okay. Ja, und das heißt auch, dass die Folge diesmal ein bisschen kürzer werden könnte als eine halbe Stunde. Vielleicht kommen wir ja wieder auf unsere gewünschten 20 Minuten. Und falls nicht, sprechen wir einfach ein wenig langsamer. Ja. Genau, ihr könnt das ja in halber Geschwindigkeit anhören. Oder so, genau. Das ist ja mal ein guter Tipp. Also, wir versuchen trotzdem auch ohne Konzept heute das Beste. Also, wir haben ein grobes Konzept, ja, wir versuchen das Beste draus zu machen. Ja. Und ich würde sagen, dann könntest du ja gleich mal von dem Highlight vorige Woche berichten. Die Blogger-Party. Ja, genau, am 23.09. fand die statt bei unserer Bloggerin Susanne im Garten. Und natürlich zunächst vielen Dank an Susanne und an Steffen, dass sie das so super organisiert haben. Und ja, das Wetter war ja richtig gut. Wir haben sogar noch ein paar Sonnenstrahlen abbekommen. Habt ihr ja bestimmt auch im Beitrag gelesen. Und letztendlich, ja... war das die Gelegenheit, um mal alle Blogger persönlich kennenzulernen. Zumindest für die, die noch nicht alle kannten. Und ich denke mal, das Feedback davon war sehr positiv und wir werden das bestimmt nochmal machen. Gehe ich mal von aus. Ja. Und an diesem Abend wissen wir auch, dass Axel der Bierkönig ist. Der Bierkönig. Ich bin übrigens der Malzbierkönig. Und dein Teppich auch. Nee, ich produziere ja jetzt in der Küche. Also ich habe es mir in der Küche gemütlich gemacht. Und... da waren jetzt nur die Fliesen betroffen. Ja. Ja, muss dazu sagen, René hat vor der Sendung war so euphorisch, dass er die Fliesen ein bisschen mit Bier begossen hat. Ja, mit Malzbier getränkt. Eingeweiht. Eingeweiht, genau. Ja, aber Bierkönig Axel, warum? Was, so? Er war derjenige, der das meiste Bier getrunken hat. Ach so. Na gut, du trinkst keins und von den Damen, die dich dabei waren, denke ich mal, trinkt auch keiner so viel Bier. Das heißt, mit zwei Gläsern ist Axel ja da schon Führer der Biertrinker. Sozusagen. Unser für den die Bierquote im Block erfüllt er quasi. Ja, einen schönen Dank auch nochmal an Dirk, weil der hatte an diesem Tag ja den Berlin-Marathon, wie berichtet. Und der ist danach extra noch vorbeigekommen und hat auch noch ein paar schöne Stunden dort erlebt in Neukölln oder in Britz. Ja, und konntet ihr eigentlich richtig feiern? Also gerade du und Axel, ihr habt mir ein bisschen beim Umzug unter die Arme gegriffen. Wart ihr noch nicht... Auch das war recht entspannt, erholsam. Ja. Das war ja nicht richtig feiern, also wir haben nett zusammengesessen und... Ja, mit Tanzen war nicht mehr viel bei euch beiden, ne? Nee, PC wollte nicht tanzen. Achso, aber warte mal, da war ja auch noch ein Neuzugang, ne? Jemand, den ich noch gar nicht kenne. Richtig, wir haben ein Mitbringsel quasi von der Blockerparty. Viele kennt man, oder viele kennen sie schon aufgrund ihrer Kommentare im Blog. Sie war da schon sehr lange aktiv. Warte mal, ist das die bei der Lisa Plenske immer die Kommentare abgegeben hat? Nee, Selina war es nicht. Aha, okay. Nein, wir reden natürlich von Manuela, unserer künftigen Studentin. Ja. Das Studium müsste jetzt schon angefangen haben. Was studiert sie? Es ist... Darf man das sagen? Informatik, ich weiß jetzt nicht... Ja doch, eine Informatikrichtung einer Fachhochschule, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Aha. Ja, und ich denke mal, da werden wir bald interessante Berichte über ihr Studium bekommen. Einblicke in das Studentenleben. Auf jeden Fall. Und natürlich müssen wir uns auch bei Peter bedanken, weil ohne ihn wäre Manu nicht zum Blog gekommen. Also, ich dachte, ohne ihn würde es Manu nicht geben. Nee, nicht ganz. Ja. Nee, schön. Ich bin gespannt. Den ersten Beitrag hat sie ja noch nicht so wirklich abgegeben. Hat sie uns alle heiß gemacht, aber dann fehlt ihr dann doch die Zeit. Aber es haben wir ja nachgeholt. Ja, es sei verziehen. Natürlich, kann immer passieren. Genau. Und das ist mal wieder ein gutes Beispiel, wie man vom Kommentarschreiber zum Blogger wird bei uns, ne? Also ja, quasi eine Karriereleiter, die möglich ist. Und genau, immer so im Stillen Kommentare geschrieben. Und wir haben uns ja immer gefragt, wer die Manuela ist. Wer ist Manuela, ja. Und jetzt wissen wir es. Also, auch wenn ihr nicht unbedingt Blogger bei uns werden wollt, könnt ihr trotzdem Kommentare abgeben, ne? Auf jeden Fall. Es gibt sicherlich noch andere Methoden, mit uns in Kontakt zu treten, die du ja ganz gut kennst, Stefan. Genau, und zwar ist es einmal die Möglichkeit, uns per E-Mail zu kontaktieren. Einfach eine E-Mail schreiben an blog@juba.de oder ihr nutzt im Blog in der Sidebar das Kontaktformular. Andererseits habt ihr auch die Möglichkeit, Kommentare abzugeben, wie schon erwähnt. Oder ganz einfach, ihr greift zum Telefon und ruft an unter Berlin 202 36803 und sprecht auf unsere Mailbox. Ja, und haben wir denn da diese Woche was? Ich glaube ja, oder? Na komm, dann hauen wir schon mal zusammen rein, ne? Ein wunderschönes Hallo an alle Blogger, dir René und lieber Stefan. Ich fühle mich sehr geehrt, in unserem gemeinsamen Blogcast erwähnt zu sein. René hat ja schon bei dem Teil 5 erwähnt, dass ich ja beim Football dabei war. Was übrigens ich sehr spannend fand, das erste Mal Football live gesehen zu haben, war ich vorher noch gar nicht mit in Berührung gekommen. Und ja, Speed-Dating, oh ja, muss mal schauen, was sich halt entwickelt aus Bekanntschaften, die man mitgenommen hat. Und finde ich gut, erwähnt zu sein. Zum Prenzlauer Berg wollte ich noch kurz sagen, es ist ja, wir fühlen uns immer noch als ein eigenständiger Bezirk, obwohl wir ja seit der Verwaltungsreform ein Ortsteil des Bezirks Pankow sind. Ansonsten schauen wir mal, was das Blog uns noch so Schönes Neues bringt. Einen schönen Gruß an alle Mithörenden. Jo, tschüss. Okay. Ja, danke Dirk für deinen Kommentar. Und ja, ist natürlich jetzt nichts Besonderes, dass du Erwähnung findest, weil du bist ja schließlich auch Teil unseres Blogs, ne? Genau. Und in letzter Zeit ja auch recht aktiver Teil, was das Schreiben von Beiträgen betrifft. Denn der Dirk braucht scheinbar Geld. Nee, eine Kreditkarte. Naja. Ja, aber da hast du was falsch verstanden. Ich glaube, Dirk hat sogar schon eine. Das kam jetzt im Nachhinein heraus, ja. Genau, er wollte halt noch eine. Eine andere Möglichkeit nutzen. Eine kostenlose Kreditkarte. Ja, aber wenn er schon eine hat, wozu braucht er noch eine kostenlose? Tja, und ich habe ehrlich gesagt überlegt, ist das vielleicht der Grund, warum sie ihm keine geben? Wieso? Wissen sie, dass er eine hat? Das ist die Frage, das geben sie ja nicht preis. Ja, jetzt muss man vielleicht mal die Hintergründe kurz erläutern für die Leute, die es nicht im Blog gelesen haben. Der Blog ist übrigens unter blog.juba.de zu finden. Der Dirk wollte im Rahmen von Happy Digits irgendwie eine kostenlose Mastercard, die da beworben wurde, in Anspruch nehmen. Na, und da bekam er den Hinweis, dass die für ihn... dass sie ihn nicht nehmen, oder? Nee, sie haben das abgelehnt, seinen Antrag auf die kostenlose Kreditkarte. Ja, und dann hat er irgendwie so ein Ombudsmann-Verfahren eingeschaltet, ne? Ja, und was ist dabei rausgekommen? Ganz top aktuell. Hast du nicht gelesen oder liest du jetzt gerade? Doch, ich hatte gerade ein technisches Problem mit meinem Rechner. Ach so. Deshalb war ich gerade etwas abwesend. Nein, und zwar auch der Ombudsmann, der konnte da nichts machen. Und der hat nochmal klargestellt, dass ein Unternehmen oder dass einem Unternehmen freigestellt ist, Verträge mit jemandem zu schließen oder auch nicht. Ja, finde ich. Und in dem Fall muss das Unternehmen es auch nicht begründen. Ja, finde ich schon. Hallo, ich krieg gerade Besuch. Ja, finde ich ein bisschen komisch, dass ein Unternehmen was bewerben darf und dann nicht mehr Verträge abschließen muss. Warte mal ganz kurz, Stefan, ich muss mal kurz Hallo sagen. Wie war dein Tag? Ist ja wie auf dem Bahnhof hier. Ja. Übrigens, ja, dann ist was. Gut, ich will Julia nur mal kurz einweisen. Da vorne steht ein Mikrofon. Wenn du was zu sagen hast, sag es da rein. Das ist übrigens das Mikrofon, wo du das kleine Plastikteil wegwerfen wolltest. In deinem Wegwerfwahn, weil ein kleines Plastikteil, habe ich noch nicht gesehen, wo es hingehört. Kann ich mir nicht vorstellen, dass es irgendwo hingehört. Und kann weg. Ja, kann weg, genau. Ja. Konnte ich aber noch retten. Gut, ja, Mastercard. Also auf jeden Fall, das Unternehmen kann sagen, hier, wir bieten was kostenlos an, aber wir wollen bestimmte Leute nicht dabei haben. Ja, vor allen Dingen, was ich auch nicht verstanden habe, in dem einen Bericht darüber hat der Dirk geschrieben, über das Schreiben, was für eine Firma war das, die es abgelehnt hat? Ich weiß es nicht. Müssen wir nochmal nachlesen. Und ja, die haben ja geschrieben, sie wollen die nicht diskriminieren damit und ja, das hat damit alles nichts zu tun, aber wirklich preisgeben, warum es jetzt nicht klappt, wollten sie wirklich nicht. Und das ist ja schon der dritte Versuch von Dirk, wenn ich das richtig gelesen habe. Ja, Entschuldigung, jetzt war ich gerade abwesend, weil ich hatte erzählt, ich sitze in der Küche und Julia fragt jetzt vorher, vor der Benutzung jedes technischen Gerätes hier in der Küche, ob sie es benutzen darf. So, jetzt hört man gleich den Wasserkocher. Ja, müssen wir mal schauen. Also da für Dirk ist ja da jetzt vorbei, ne? Da geht's ja nicht weiter mit der Geschichte. Das heißt, das Unternehmen ist abgeschlossen. Die Karstadt Quelle Bank. Die Karstadt Quelle Bank. Julia, genau. Kennst du Karstadt? Karstadt? Ja. Dein Mikro steht da unten, wenn du was sagen willst. Ja, ich kenne Karstadt, aber nur weil ich klein bin, heißt es nicht, ich muss auf die Erde krauchen. Du kannst es auch in die Hand nehmen. Dann brauche ich ja keinen Ständer, den hätte ich ja doch wegschmeißen können. Ja, okay. Gut. Luft. Kann ich mir das anpinnen? Ja, ich glaube, ich werde mal gucken. Muss beweglich sein. Ich glaube mal, ich werde mal nach einem beweglichen Mikrofon für Julia gucken. Ja, okay. Stefan, ich habe noch einen Song rausgesucht, den wir für, den wir nicht singen, sondern den wir zukünftig für eine Rubrik unseres Blogs nehmen werden. Genau, immer wenn ihr diesen Song hört, dann wisst ihr, um wen es geht. Und um worum geht's? Es geht natürlich um Sarah, genau. Die zurzeit in Amerika. In Amerika verbringt, das heißt 10 Monate. In North Carolina. Genau, jetzt ist es schon ein Monat da, über einen Monat. Und nach anfänglichen Schwierigkeiten hat sich alles zum Positiven gewendet. Sie ist dort sehr aktiv, hat sich dort gut eingelebt, lebt jetzt bei einer Familie mit zwei kleinen Kindern. Die Mutter ist sogar eine Lehrerin an der Schule, wo sie zur Schule geht. Und ja, jetzt haben wir schon mehrere Folgen auch von Sarah berichtet aus Amerika erlebt und haben es mittlerweile jetzt so weit, dass wir das zeitnah immer reinstellen. Ja, alles ist gut geworden, ne? Wenn man mal an die Anfänge denkt. Auf jeden Fall, also da, nachdem das wirklich so auf die schiefe Bahn geraten ist, haben wir den Bogen gerade so noch rausgekriegt und ja, natürlich quasi von der totalen Qual in den totalen Himmel ins Schlaraffenland und ja, so in etwa. Und sie ist wieder mal so aktiv, dass sie einige Aktivitäten ja nicht wahrnehmen kann, habe ich gelesen. Ja, nein, das Wichtigste ist zurzeit natürlich der Führerschein. Die will dort die Fahrerlaubnis machen und es geht auch recht schnell, wenn ich das richtig verstanden habe. Weil man muss, glaube ich, eine gewisse Zeit in Amerika leben, damit der auch woanders anerkannt wird. Von daher ja, ist es klar, dass sie den jetzt erstmal mit oberster Priorität machen möchte. Ja. Und wie ich mitbekommen habe, ging es Sarah zurzeit nicht so gut. Von hier aus nochmal gute Besserung. Hoffentlich geht es ihr jetzt schon besser. Und ja, ist interessant, wenn man da auch Sachen über das amerikanische Gesundheitssystem erfährt. Echt? Muss ich überlesen haben. Muss ich mir nochmal angucken. Nein, das stand auch noch nicht drin. Achso, da weißt du schon wieder mehr. Ich weiß auch nicht, ob sie darüber berichtet, aber ich habe es quasi aus dem Kontakt. Das wäre ja mal interessant. Ja, versuch's mal zu überzeugen. Ja, mal sehen. Also man hört jetzt auch immer weniger von ihr, weil sie halt so viel zu tun hat. Ne? Ja. Und so ist es ja auch gut. Übrigens, Stefan, Julia sitzt ja hier ganz, ganz hoch konzentriert und hört zu. Ich habe Hab-Acht-Stellung. Was hat sie? Hab-Acht-Stellung, ja. Hab-Acht-Stellung. Ja, sie macht hier so ein bisschen... Das Gleichberechtigungsgesetz ist herausgekommen, ne? Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, als würde sie jetzt da... Also sie sieht so ein bisschen prüfermäßig aus, weil sie auch noch ihre Arbeitskleidung anhat. Kann sie nicht mal ein Foto machen? Nee. Nee, das sieht so albern aus. Echt? Du musst dir ungefähr vorstellen, ich sitze so quasi waagerecht mit dem Oberkörper zum... Du kannst das Mikro ja auch in die Hand Fußboden nehmen. Ja, aber ich will ja Essen kochen eigentlich für mich. Ja. Weil du hättest mich auch überraschen können. Das Mikrofon auf dem Tisch war doch eine Überraschung. Ja. Ja, René, in der nächsten Folge machen wir mal eine Kochshow, dann kochst du dabei für Julia. Sie kocht heute dabei, Wasser. Aber nur, wenn du dann vielleicht auch gleich die 112 dann wählen würdest. Das wäre super. Ja, stimmt. Jetzt ist es mittlerweile... Ich stelle einen Feuerlöscher daneben. Mittlerweile ist es ja so, dass wenn ich jetzt Essen in der Küche anbrate oder verbrate, dann ist gleich das Wohnzimmer mit betroffen. Ja. Ihr hättet doch nicht die Wohnung nehmen sollen. Ja, aber die Flure sind nicht betroffen, weil unser Wohnzimmer hat 1-2 Türe zur Flur und noch eine dritte Balkontür und große Fenster, also lüften ist dann auch kein Problem, ja. Das ist gut so. Okay, Stefan. Aber wir kommen vom Thema ab, wo waren wir eigentlich stehen geblieben? Julia hat ja aufgepasst, die wird uns das jetzt sagen. Gleichberechtigungsgesetz. Und vorher war es die Sarah. Ja. Bei Sarah waren wir stehen geblieben. Eigentlich waren wir mit Sarah auch durch. Oder gab es da noch was? Nö, wir warten halt jede Woche auf neue Berichte von ihr. Ja, wir sind gespannt. Das auf jeden Fall. Gut, Stefan. Bevor Julia sich das jetzt hier so schick macht bei uns, lass uns mal zum Ende kommen. Wir sind eh schon bei 20 Minuten. Genau, das war ja recht flüssig. Ja, was hat sie gerade gesagt? Ich habe sie nicht verstanden. Ich habe gesagt, ich sehe schon, ich bin zu spät. Ja. Siehst du, jetzt hat sie eine Motivation, also früher nach Hause zu kommen. Keine Überstunden mehr machen. Ha, ha, ha. Okay. Ach, übrigens, muss ich noch erzählen, weil ich habe es leider nicht geblockt. Julia hat gestern Superheldin gespielt. Aha. Erzähl. Sie hat einen auf der Straße liegenden Mann von der Straße gezerrt. Von der Busspur. Von der Busspur gezerrt, man muss sich mal die Sauerei vorstellen. Egal. Und hat dann die Feuerwehr gerufen. Ja, und da war ich in der Warteschleife. In der Warteschleife bei der Feuerwehr? Ja. 2 Minuten lang. Aha. Also wenn es brennt, wähl schon mal 2 Minuten eher. Genau. Wenn, also ganz wichtig, bei Rauchentwicklung die Feuerwehr rufen. Nicht erst danach. Ja, und konnte der Mann dann gerettet werden? Was hatte der denn gehabt? Das weiß ich nicht. Ich habe dann nur die Feuerwehr gerufen. Die haben gesagt, ich soll mal gucken, ob die Mundwinkel nach unten hängen, ob er irgendwie nach Alkohol riecht oder ob er ansprechbar ist. Und die Mundwinkel hingen, glaube ich, nicht nach unten. Alkohol hat er auch nicht getrunken, aber ansprechbar war er auch nicht so richtig. Und dann haben die den Rettungswagen geholt. Und der kam dann aber erstaunlicherweise wirklich in 2 Minuten. Übrigens, was diese Wartezeit anbelangt, ich habe mal von einem Service gehört, wenn du jetzt irgendwo anrufen willst, wo man in einer Warteschleife landet, dann sagst du den Leuten Bescheid, die sollen da anrufen und die rufen dich dann an, wenn sie durchgekommen sind. Also es würde dann in dem Fall so aussehen, du rufst da an und sagst, bei mir brennt's, können Sie mal die Feuerwehr für mich anrufen und dann legst du auf und wenn die bei der Feuerwehr durchgekommen sind, rufen die dich an und sagen, so, wir haben jetzt ihren Gesprächspartner. Das ist aber auch Zeitverschwendung, oder? Wenn die Telefonnummer. Was hätte ich denn sonst mit dem machen sollen? Erste Hilfe. Aber ich durfte ihm nichts zu essen geben und nichts zu trinken geben, haben sie mich darauf hingewiesen. Und ich sollte darauf achten, dass stabile Seitenlage. Nee, er stand ja. Ich habe ihn ja an die Mülltonne, also an den Papierkorb gelehnt. Der sollte sich an der Laterne festkrallen, damit er nicht noch mehr umfällt. Oder noch mal umfällt, weil allein hätte ich den wahrscheinlich nicht noch mal hochgekriegt. Den Mann. Waren da keine anderen Passanten? Doch, eine andere Frau. Das war Frau, jetzt nicht spät. Aber die war auch nicht so kräftig. Bevor Julia jetzt noch mehr aus ihrem Nachtleben hier breittritt. Also ich finde das interessant. Also ich habe eigentlich drauf gewartet, dass ich noch so einen Ansteckpin kriege von einem Roten Richtig. Kreuz oder Kugelschreiber. Ich habe schon gesagt, Kugelschreiber und Basecap und einen so Aufkleber. Für Ersthelfer. Am Merchandising. Genau, so ein Merchandising-Paket. Aber die waren ganz, ganz froh und glücklich und haben sich ganz doll bei mir bedankt, dass ich den armen alten Mann von der Straße geholt habe. Ja, da wird Julia demnächst auch in Notruf zu sehen sein. Ja. Das stimmt, ey, das wär's. Ach ja, übrigens Frank Mathé, ne? Ich werde mal die Bilder ins Netz stellen. Wir machen mal einen Beitrag nochmal da draußen, wo wir mal die Geschichte dann zu Ende bringen, die Hochzeit in Schlemmin. Genau, dann wisst ihr auch, wie Julia aussieht. Genau. Ich weiß es auch, ich sehe sie auch nur im Dunkeln. Weil wir haben ja noch nicht alle Lampen angeschraubt. Ja, und jetzt im Winter ist blöd, ne? Weil wenn Julia aus dem Haus geht, ist dunkel. Wenn sie wiederkommt, ist auch dunkel. Mm. Ja. Sagst du nochmal die Kontaktmöglichkeiten, René? Was ist denn passiert? Der Nippel ist kaputt. den du eh wegwerfen wolltest? Nee, der zum Zusammenrollen des Kabels. Oh. Jetzt rollt nichts mehr. Ja, gut. Also ich werde jetzt mal hier lieber meine Technik ganz schnell abbauen, bevor Julia hier noch mehr rumläuft und mir alles kaputt trampelt. Ich gehe jetzt kochen. Ja, gut. Ich würde sagen, das war's für heute. Stefan, sag am besten nochmal schnell die Kontaktmöglichkeiten und dann lass uns ganz schnell zum Ende kommen. Und ich werde dir alles in Sicherheit bringen, was hier so rumliegt. Okay, also nochmal. Ihr könnt uns eine Mail schreiben an blog@juba.de. Ihr könnt das Kontaktformular im Blog nutzen oder die Beiträge kommentieren. Oder ansonsten ruft einfach an auf der Mailbox, wie es der Dirk diese Sendung gemacht hat, 202-368-03. Und dann hoffen wir, es hat euch auch diesmal wieder sehr viel Spaß gemacht. Ja, und ihr könnt natürlich auch spenden für die Sachen, die Julia mir hier kaputt tritt. Da wird noch eine Menge finanzieller Aufwand nötig sein. Ja, irgendwie tut mir Julia jetzt leid, wenn man es so hört von dir. Warum? Ich überlege, Julia hat sich ewig überlegt, umzuziehen und jetzt zieht sie wieder mit dir zusammen. Wir sind ja nicht wieder zusammen. Verstehst du? Nein. Okay, also, ihr könnt gerne den Spendenaufruf von René wahrnehmen. Und dann sind die nächsten Sendungen auch gesichert. Also im Moment ist es... Klickt einfach auf die Werbung im Blog. Es ist nur ein Kabel, was zu ihr Mikro führt, also so eine Kabelhalterung, die sie zertreten hat. Ja, ich schätze mal... Da sind wir mit 1,50 Euro schon dabei. Das kriegen wir noch hin. Hast du eben Tatsache aufgerufen, auf die Werbung in den Blog zu klicken? Nein. Also ich mache jetzt mal den Gegenaufruf. Klickt nicht auf die Werbung im Blog. Bloß nicht. Das macht man nur, wenn es euch interessiert. Ne, davon bin ich ausgegangen. Ach so. Man klickt doch nicht einfach so rauf. Okay, alles klar. Gut, dann ich verabschiede mich für heute, ne? Tschüss. Und dann bis zur nächsten Folge. Tschüss. Sag nochmal Tschüss. Sag nochmal. Tschüss. So, nochmal einen Schluck Kakao vor der Sendung. Ja. Und ich nehme nochmal einen Schluck von meinem halb verschütteten Malzbier. Ja, komm, jetzt erzähl erstmal. Okay. 5. 4. Machst du mit? Ja, ne, du zählst Ich höre dich gar nicht. Du musst in Sekundenabständen zählen. Mach nochmal. Und los. Gut, passt. Prima. Wackelt unter Luft. Ich mach's diesmal ohne Konzept. Genau, immer so tun, als ob wir live draußen. Wir sind live drauf, wir tun nicht so wie ja, live. Toi, toi, toi. Okay, dann guten Flug. Ja, wünsche ich dir auch. Mann, das war ja eine komische Sendung. Get this podcast and more great ones like it on the High Performance Podcast Delivery Network from Podshow and Limelight Networks. I love it.